Dem südkoreanischen Sender CBS zufolge blockierten die Bewohner vom Kreis Songju und der Stadt Gimpcheon im Bezirk Nordgyeongsang am 28. April mit den Traktoren die Straßen zum Golfplatz Songju, wo die Ausrüstungen vom amerikanischen Raketenabwehrsystem THAAD aufgestellt sind, und entfalteten eine Protestaktion. An demselben Tag beriefen die Bewohner einschließlich der Mitglieder des Kampfkomitees Songju gegen die Stationierung von THAAD vor dem Clubhaus des Unterkreises Chojon vom Kreis Songju eine Pressekonferenz ein und verlangten den sofortigen Abzug der Ausrüstungen von THAAD. Dabei kritisierten sie den US-Präsidenten, der sophistisch behauptet hatte, dass Südkorea eine Milliarde US-Dollar für THAAD-Stationierung zahlen solle. Nach dem Befehl der USA und der südkoreanischen Regierung tat die faschistische Polizei Südkoreas den Protestierenden Gewalt an und führte die Teilnehmer der Protestaktion zwangsweise ab.